Es geht um die menschliche Freiheit, um die Möglichkeit des Individuums, seine Zukunft und seine Überlebenschancen im Widerstand und in der Anpassung gegenüber einer immer komplexer werdenden Umwelt zu beeinflussen und einer Eigenkontrolle zu unterwerfen. Psychoanalytisches Denken als Hilfe jener seelischen Verfassung, an der wir als Einzelmensch und als sozial gebundener Mensch teilhaben. Alexander Mitscherlichs Buch »Der Kampf um die Erinnerung« ist kein Werk, das wissenschaftliche Legitimation oder fachliche Experimentalsituationen entwickeln will, sondern es geht dem Autor um die Hilfe zur Bewältigung unserer aller unwiederholbarer Lebenswirklichkeiten. Der Untertitel »Psychoanalyse für fortgeschrittene Anfänger« verrät, so schreibt der Autor selbst, es geht in erster Linie um eine Erprobung der Psychoanalyse als Instrument in der Verständigung mit Mitmenschen und vor allem in der Verständigung über die eigene Innenwelt. Konrad Lorenz meint in seiner Schrift »Die instinktiven Grundlagen der menschlichen Kultur«: Jeder Vorgang der Anpassung eines Organismus an eine bestimmte Gegebenheit seines Lebensraums besteht in einer Änderung des lebenden Systems. Die Flosse des Fisches spiegelt die physikalischen Eigenschaften des Wassers wider, der Huf eines Pferdes die des Steppenbodens. Mitscherlich formuliert das Problem weiter, indem er sagt, das jeweilige menschliche Verhalten spiegelt die Anpassung an ein jeweils ihm vorgegebenes soziales Milieu wider. Neurose und Psychose spiegeln die Kultur wider, in der sie entstanden sind. Die beispielhafte Anführung des Immigranten, des, wie man gemein zu sagen pflegt, Gastarbeiters, lässt für Mitscherlich beispielhaft den Widerstreit und Wettstreit einander störender Anpassungsvorgänge deutlich werden. Rollenmuster, Wertorientierungen, den gesamten sozialen Habitus bringt der Immigrant mit in eine fremde Umwelt, in der er sich durchsetzen muss, um sich zu akkulturieren. Normalität, Psychoanalyse, Aggression, Massenpsychologie, verschiedene Themenbereiche, mit denen der Autor nach eigener Absichtserklärung thematische Erprobungen vornimmt. Bei all diesen Problemstellungen steht die Frage im Vordergrund: Gibt es unter den Lebensbedingungen der rationalisiert verwalteten Massengesellschaft Möglichkeiten, sinnvollerweise das Streben nach individueller Freiheit und einem differenzierten Selbstverständnis fortzusetzen? Zur Person des Autors: Alexander Mitscherlich, Jahrgang 1908, Medizinstudium, 1939 Staatsexamen, 1941 Promotion, 1946 Privatdozent für Neurologie an der Heidelberger Uni, jetzt Direktor des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt und Ordinarius der dortigen Universität, 1969 Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Werke unter anderem »Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft«, »Die Unfähigkeit zu trauern« und zusammen mit Margarete Mitscherlich »Eine deutsche Art zu lieben und müssen wir hassen«. Fragen an den Autor. Herr Professor Mitscherlich, zurück zum Titel Ihres Buches nach dieser Übersicht, »Kampf um die Erinnerung«. Das scheint mir so fast in journalistischer Verkürzung die Quintessenz des psychoanalytischen Prozesses zu sein. Aber die Frage, die sich wahrscheinlich beim ersten Hören eines solchen Buchtitels aufdrängt, wieso eigentlich können Erinnerungen so bedeutungsvoll sein, dass ein Kampf um sie entsteht oder aufgenommen wird? Wer kämpft da miteinander? Ich meine, es kämpft miteinander der Mensch, wie er sich darstellt, für sich selbst und für seine Mitmenschen, und der Mensch, wie er in einer größeren Nähe zur Wahrheit in Wirklichkeit ist. Wir alle haben doch ein Ideal von uns, ein Ideal-Ich besitzen wir. Und dieses Ideal-Ich muss geschützt werden vor Erniedrigung, vor Störung durch Züge, die in dieses Ideal nicht hineinpassen. Und infolgedessen verdrängen wir, wie wir Analytiker sagen, das heißt, es ist ein unbewusster Vorgang, wir verdrängen ununterbrochen jene Züge an uns selbst, die nicht mit dem Ideal-Ich in Übereinstimmung stehen, geschweige denn mit dem bewussten Ich, das wir haben. So wäre also dann die Aufgabe des Analytikers gewissermaßen die des Archäologen, nämlich eine Ausgrabung vorzunehmen, in die Tiefen der Persönlichkeit hinunterzusteigen und dort mit dem Analysanten, mit seinem therapeutischen Partner gemeinsam Dinge ans Tageslicht zu fördern, wenn man das so sagen kann. Ja, das ist, Freud hat dieses Beispiel oder diesen Vergleich gebracht, dass der Psychoanalytiker ein Archäologe sei. Er hat aber etwas hinzugefügt, er befindet sich nur in einer viel besseren Lage als der Archäologe, weil er ja mit Lebendigen zu tun hat. Er hat nicht mit den Resten vergangener Kulturen zu tun, sondern er hat mit der Wirklichkeit der Menschen zu tun. Und wenn man also es zu tun hat mit eigenen Kräften in uns selbst, die zum Beispiel verdrängen, nicht wahrhaben wollen, verleugnen und alles das tun, und zwar auf einem unbewussten, auf einer unbewussten Ebene, dann kann man sich denken, dass mit einer einmaligen Erinnerung, mit einem einmaligen Wiederbegegnen nicht genug ist, sondern möglicherweise erschrickt man nach so einer Begegnung mit sich selbst, auf die man nicht gefasst war, muss man also jetzt einen neuen, größeren Anlauf nehmen, um vielleicht schrittweise erinnern, wiederholen, durcharbeiten, ist ein Titel eines Buchs von Freud, also mit langsamen Schritten sich einer Wirklichkeit nähert, für die man im Augenblick nicht, möglicherweise nicht gerüstet ist, die einzusehen und anzunehmen. Vielleicht, meine Damen und Herren, interessiert Sie auch in diesem Zusammenhang von einem kompetenten Fachmann einiges über das Verfahren der Psychoanalyse zu hören. Vielleicht interessieren Sie auch andere Dinge im Zusammenhang mit dem psychoanalytischen Prozess, mit Anwendungsmöglichkeiten der Psychoanalyse, eben nicht nur in der therapeutischen Zweierbeziehung, sondern Anwendungen analytischer Erkenntnisse auch auf Phänomene der Gesellschaft und dergleichen. Wenn Sie Fragen an unseren heutigen Gesprächspartner, Professor Alexander Mitscherlich, stellen wollen, dann bitte rufen Sie uns hier in Saarbrücken an. Unsere Telefonnummer ist Saarbrücken mit der Vorwahl 0681, die direkte Nummer unseres Studios 60 26 26. Noch einmal, wenn Sie Fragen an den Autor des Buches Kampf um die Erinnerung stellen wollen, erschienen übrigens im Pieper Verlag, dann Saarbrücken 60 26 26. Professor Mitscherlich, nun hat Freud als eines der analytischen Verfahren die freie Assoziation herausgestellt. Was hat man darunter zu verstehen? Wieso ist dieses Verfahren hilfreich? Ja, also stellen Sie sich vor, dass Sie unter irgendetwas leiden, was Sie stört. Sie haben irgendeine Angst, Sie können nicht auf die Straße gehen oder Sie erröten oder irgendetwas, was für Sie also sehr quälend ist. Dann kann man sich doch denken, dass Sie also, wie wir gesagt haben, es zu tun haben mit inneren Widerständen. Und um diese inneren Widerstände aufzuheben, kann man nicht willentlich. Sie sind diese inneren Zustände, diese Krankheitszustände, krankhaften Zustände, sind ja auch ohne Ihr Wissen entstanden. Mit einem Mal waren sie da. Sie haben sie nicht bewusst vollzogen. Und also genauso kann man sie auch nicht bewusst wieder bereinigen. Und da ist Freud der geniale Einfall gekommen, ich muss das etwas verkürzen, der geniale Einfall gekommen zu sagen, wenn ein Mensch sich auf eine Couch legt und döst, vor sich hin döst, dann erlischt langsam, so wie beim Einschlafen, die Notwendigkeit, die Verdrängung aktiv aufrechtzuerhalten. Das Ich zieht sich sozusagen zurück und kommt er in eine Begegnung traumhafter, halbtraumhafter Art, in der ihm Bilder kommen, Erinnerungen, Dinge, an die er lange nicht gedacht hat oder auch Dinge, die im Zusammenhang mit seinem Alltag stehen und die er in einer neuen Beleuchtung sieht. Kurz, er fängt an, nicht mehr willentlich den Ablauf seiner Gedanken zu beeinflussen, sondern er lässt die Gedanken kommen, wie sie sind. Und die kommen eben bei vielen, vielen Menschen gar keineswegs sehr schnell, sondern da liegt dann der Arme und fühlt sich gequält und denkt also, jetzt muss ich etwas produzieren, kann nichts produzieren. Das sind alles Widerstände. Wenn er dann langsam entdeckt, dass zum Beispiel der einzige Mensch, der ihm zuhört, der Analytiker, ihm ja zuhört, nicht um ihm Wissen zu entreißen, sondern um ihm Wissen zu vermitteln über sich selbst. Das heißt, wenn er also langsam Vertrauen gewinnt, dann kann so etwas entstehen wie dieser entspannte Halbschlaf, will ich mal sagen, in dem also Dinge wiederkommen und Zusammenhänge wiederhergestellt werden in der Erinnerung, die bis dato verschüttet waren. Sie schreiben in diesem Zusammenhang, Professor Mitscherlich, es ist korrekt zu sagen, dass die Nutzung der absichtslosen, der freien Einfälle, die Durchlöcherung der sonst geschlossenen Abwehrtaktik des Ich gegenüber unbewussten Inhalten ermöglicht hat. Also offenbar eine Instanz, von Freud Ich genannt, die verhindert, dass normalerweise ohne diesen reduzierten Zustand, den bewusstseinsreduzierten Zustand des Dösens, so haben Sie es genannt, also offenbar daran hindert, dass solche Inhalte ins Bewusstsein aufsteigen können. Weil zu welchem Angst Zweck? Zum Beispiel. Aha. Also aus einer gewissermaßen seelischen Ökonomie heraus. Ein Selbstschutz. Ja. Und wiederum nochmal zurückzukommen auf den Anfang, ein Selbstschutz auch in der Richtung der bewussten Verdrängung, der bewussten Verleugnung. Also man kann unter Umständen, erinnert man sich sehr wohl, aber man spricht nicht davon, man gesteht sich selbst nicht ein. Das ist noch bewusstseinsnahe. Mhm. Bis zu Dingen, in denen also Erinnerungen wiederhergestellt wurden, die ganz verloren waren für die Erinnerung. Mhm. Und also für unsere Identität, für unser Selbstgefühl, für unser Selbstwissen. So nicht Selbstgefühl, sondern Selbstwissen. Wir wollen, meine Damen und Herren, gleich versuchen, an einem großen Bereich, der aber sehr anschaulich zu sein scheint, jedenfalls glaube ich das, das ein wenig deutlicher zu machen. Ich denke an den Bereich der sogenannten psychosomatischen Erkrankungen. Bevor wir das tun, noch einmal unsere Telefonnummer, unter der Sie uns anrufen, unter der Sie Fragen an Professor Alexander Mitscherlich stellen können. Das ist Saarbrücken 60 26 26. Und hier ist der erste Anruf. Zuerst zu Kapitel 6, das behandelt die Übertragungsneurose. Frage 1. Wie oft kann man in der Psychotherapie eine gemeine Neurose durch eine Übertragungsneurose ersetzen? Und wie sind die Erfolgsaussichten beim zweiten Versuch, wenn der erste in einem Chaos geendet hat? Frage 2. Welche Voraussetzungen müssen beim Patienten erfüllt sein, um sagen zu können, dass eine Übertragungsneurose erfolgreich abgeschlossen ist? Dann habe ich zu dem Kapitel 9 über psychosomatische Medizin auch noch zwei Fragen. Und zwar, was hält Professor Mitscherlich davon, wenn ein Jahr nach dem Abschluss einer ordentlichen Psychotherapie eine neue psychosomatische Krankheit auftaucht? Dem Kranken zwar die unbewussten Motive für die pathologisch veränderte Organfunktion inzwischen bewusst geworden ist, ohne dass ein Erinnern, Erraten, Festhalten, emotionelle Erfahrungen, Nacherleben derselben etwas genützt hat. Und dann die Frage dazu, wie soll ein solcher Mensch sich verhalten, wenn er mit diesen psychosomatischen Beschwerden zum Arzt kommt und dort rein somatisch und deswegen auch erfolglos behandelt wird? Ist es dann besser, er verzichtet auf jede Therapie und können Medikamente in diesem Falle sogar schädlich sein? Vielleicht beginnen wir mit der psychosomatischen Frage. Sie meinen, welche gemeine Neurose ersetzt werden kann? Welche spezifische Neurose ersetzt werden kann durch die gemeine Neurose. Mhm. Es handelt sich bei diesen Vorgängen, die wir eingangs geschildert haben, doch ganz offenbar um Prozesse. Das sind nicht Dinge, die langsam und durch einen einmaligen Akt geschehen, sondern die sich in vielen Erinnerungsschritten zum Beispiel und in vielen Rückblenden auf sein eigenes Leben eben ereignen. Und langsam eine neue Direktive entstehen lassen, eine Selbstdirektive des Menschen. Und insofern kann man also sagen, eine gemeine Neurose wäre jenes alltägliche Leiden, das doch fast jeder, der mit sich selbst einigermaßen bewusst umgeht, bemerkt, nämlich, dass er viele Dinge unlustvoll tut, vergisst, sich eben nicht erinnert und so weiter. Das würde ich als gemeine Neurose, das sind ja krankhafte Zeichen, nicht? Wenn ich etwas vergesse, was ich eigentlich wissen sollte und müsste, dann ist das ja eigentlich eine kleine Fehlleistung, nicht wahr? Ist der Psychopathologie des Alltagslebens. Es ist nur eine Fehlleistung. Und diese Fehlleistung hat jeder von uns. Etwas anderes ist es, wenn ich plötzlich entdecken muss, dass ich an bestimmte Ereignisse mich nicht erinnern kann. Und zwar Ereignisse, die mich in eine unangenehme Lage gebracht haben und in denen ich zum Beispiel, sagen wir, im Widerstreit zu meinem Ich-Ideal mich nicht sehr korrekt benommen habe, wo ich etwa zum Beispiel direkt Schuld auf mich geladen habe. Wenn ich das verdränge, sodass ich sozusagen daran mich nicht mehr erinnere und stattdessen aber ein Symptom entwickle, Kopfschmerzen, sagen wir heftige Kopfschmerzen, die dann plötzlich anfangen, sich einzuschleichen, immer häufiger werden. Dann hat offensichtlich der erste Schritt der kleinen Fehlleistung, der Abwehr durch kleine Fehlleistung, nicht genügt, um diesen Konflikt mit mir, in mir selbst zu bereinigen. Mhm. Und ich muss nunmehr anfangen, ein eigentliches krankhaftes Geschehen verstehen zu wollen, also meinen Kopfschmerz verstehen zu wollen, nicht nur als eine momentane Veränderung der Gefäßversorgung meiner Kopfhaut, sondern dass ich es also plötzlich zu tun habe mit einem inneren Konflikt. Mhm. Und wenn ich die Hörerin recht verstanden habe, dann hat sie auf etwas angespielt, was im Rahmen dieser Therapie, die auf eine krankhafte Veränderung die Bereinigung einer krankhaften Veränderung hinzielt, was da erreicht werden muss oder was da, entschuldigen Sie, wenn ich das Schwierige, diese schwierigen Dinge so versuche, komprimiert, aber einigermaßen deutlich auszudrücken und dann da ins Stottern gerate, dass dieses Gelingen einer Heilung, eines Heilungsschrittes, eines Symptoms, an dem natürlich noch andere Dinge dranhängen, an diesem Symptom, dieses Gelingen hängt davon ab, dass sich zwischen dem Analytiker und dem Patienten ein besonderes Verhältnis herstellt. Ich würde mal sagen, ein besonderes Vertrauensverhältnis, das also gesteigert werden kann zu einer Überschätzung des Patienten, zu einer Überschätzung, die der Patient seinem Analytiker gegenüber hat. Er beginnt den Analytiker zu idealisieren. Er ist möglicherweise sogar verliebt in ihn. Oder auch abhängig von ihm. Und wird in einer bestimmten, und ich wiederhole noch einmal, nicht vermeidbaren Weise für eine gewisse Zeit abhängig von ihm. Dann ist das die eine Seite. Also das ist er überträgt auf ihn, sagen wir dann, Gefühle, nicht weil der Analytiker so ein schöner Mensch ist oder so ein kluger Mensch ist oder so ein edler Mensch ist böser Mensch ist, tut er das alles, sondern weil er an ihm probiert, die Korrektur seines Verhaltens, das ihm bewusst und nicht zu korrigieren gegeben ist. Und umgekehrt muss man vom Analytiker verlangen, dass er alle diese Angebote persönlicher Gefühle an ihn als Übertragungen versteht, als Experimentalsituation, dass das gar nichts mit ihm oder nur sehr wenig mit ihm als Individuum zu tun hat, als alltägliches Individuum, sondern dass er gleichsam ein für Zeitpartner ist und der nunmehr mit schärferer Beobachtung, als es dem Patienten, der mitten in der Krise steckt, möglich war, Dinge zu sehen, die bisher unbeachtet geblieben sind. Also hier haben wir die Übertragungsneurose, die durch eine Gegenübertragung des Analytikers beantwortet wird. Er ist sich also in freundlich gleichbleibender innerer Stimmung, ist er für die Problematik seines Patienten aufgeschlossen, versucht so scharf als möglich zu beobachten und missversteht nicht Angebote als Angebote zur Handlung. Der Patient möchte immer haben, dass der Analytiker etwas tut, aber das gerade soll er ja nicht. Er soll ja nicht für den Patienten etwas tun, sondern den Patienten dazu bringen, dass er in der Lage ist, etwas zu tun. Und da sagt nun die Hörerin, was soll er denn tun, wenn er also eine Therapie gemacht hat und die Therapie nach einem Jahr also nichts genützt hat oder wie er durch ein neues Symptom ersetzt wird. Nun, wir kennen alle den Fall nicht. Wir wollen annehmen, dass die Hörerin nicht von vornherein davon überzeugt ist, dass die Therapie, die therapeutische Wirkung der Psychoanalyse nichts taugt. Das wollen wir auch nicht annehmen. Können wir also sagen, offenbar ist im Augenblick eine Abwehrleistung, die ihm für eine Zeit lang gelungen ist, dem Patienten, er nämlich sich besser mit sich selbst in einer krisenhaften Situation zu verständigen, sei es durch Verstärkung der Verdrängung, sei es durch tatsächliche Aufarbeitung seiner Krise, dass ihm das gelungen ist ein Stück weit, sein Symptom ist geschwunden, aber die kritische krankmachende Situation setzt sich fort über das, was bisher geschehen ist an therapeutischem Bemühen. Die Krise dauert länger an und verbraucht gleichsam die neu erworbene Fähigkeit, die Krise auf einer anderen Ebene als der eines Krankheitssymptomes bearbeiten zu können. Und dann fällt der Patient gleichsam, er regrediert möglicherweise und er fällt zurück und er fällt entweder bildet er dasselbe Symptom erneut oder er bildet ein neues Symptom. Wenn ein neuer kritischer Aspekt gleichsam einen anderen Ausdruck verlangt als den des bisherigen Symptoms. Ich glaube, Professor Mitchell, wir kommen gleich noch, wenn wir näher über psychosomatische Krankheiten sprechen, darauf, dass es eine ungeheure, auch vordergründig praktische Bedeutung hat, um solche Zusammenhänge zu wissen. Sie schreiben an einer Stelle, die zunehmende Verteuerung des gesamten Gesundheitswesens resultiert nicht zuletzt daraus, dass psychosomatische Zusammenhänge tabuisiert werden und dann falsch und teuer behandelt wird. Was damit gemeint ist, werden wir gleich erläutern. Zunächst nochmal der Hinweis auf unsere Telefonnummer, Saarbrücken 60 26 26. Und hier der nächste Anruf. Herr Fischer-Rohrbach, guten Morgen. Eine Frage. Es ist im Management der Wirtschaft irgendwie modern geworden, in Psychologie zu dilettieren. In Verkaufspsychologie und in der Art, wie ein bisschen ein Chef verhalten muss, wenn er jemand einstellt. Und es kommt da eine neue Masche. Man soll wieder lernen, zuzuhören. Ich könnte das im Extrem so ausdrücken. Wenn ich als Partner eines psychologisch Geschulten auftrete und wir wollen uns beide zuhören, dann könnten wir uns zum Schluss totschweigen. Jeder unterstellt dem anderen, er will mich zunächst mal ausnehmen und auseinandernehmen, um nachher wieder nach seinem Belieben zusammenzusetzen. Und hier wäre doch mal die Frage, dass einer den Schluss macht und sagt, so, jetzt wollen wir uns mal tachlis unterhalten. Du brauchst etwas und ich will dir da was verkaufen. Bitte die Ansicht des Herrn Professor zu diesen Versuchen, einem im Schnellkursus Psychologie beizubringen und nachher damit frei und wild dilettantisch rumzuexperimentieren. Ich bin froh, dass Sie die Frage gestellt haben. Das ist ja doch eine Frage, an der zwei Dinge hängen. Erstens einmal die Frage, wie vermeide ich, dass Psychologie zu einer Waffe wird? Zu einem aggressiven Instrument. Zu einem Manipulationsinstrument. Manipulationsinstrument. Und zweitens, wie kann ich also wie kann ich es aber auf der anderen Seite zustande bringen, dass die Möglichkeiten, die die Analyse und die Psychologie, die Tiefenpsychologie oder die dynamische Psychologie bietet, dass ich die auch ausnütze. Also zunächst ist es uns klar, die Menschen können aus allem, was noch so vernünftig erdacht worden ist und erfunden worden ist, Unsinn machen. Das tun sie ja weitgehend mit was immer also es so gibt. Es wird vermarktet und es wird also irgendwie durch eine Überstrapazierung zugrunde gerichtet. Und dann weggeworfen, so wie Spielzeuge, Wegwerfspielzeuge weggeworfen. Also es gibt sehr viele Leute, die gar keine Absicht haben, die Psychoanalyse zu einer vertieften Verständigung mit sich selber zu benutzen, sondern die sie, wie wir eben gehört haben, dazu benutzen, sozusagen ein Gesellschaftsspiel, ein gefährliches Gesellschaftsspiel zu betreiben. Mhm. Das muss aufs Äußerste sozusagen zurückgewiesen werden, aber das wird uns gar nichts nützen. Wir werden uns nur dadurch etwas nützen können oder gegenseitig helfen können, dass wir die Übergriffe solcher Art, die ausbeuterischen Übergriffe, dass wir die durch ein besseres Eigenverständnis unserer selbst abwehren. Dass wir also diesen Mann, der uns auf den Rücken legen will, aufs Kreuz legen will, mit Eleganz begegnen, indem wir nämlich sagen, dass wir seine Absichten durchschauen. Das bedeutet also, man darf sich nicht durch die Psychologie in falschen Händen einschüchtern lassen. Und desgleichen muss man nun aber fragen, was soll man also tun? Geht das überhaupt? Kann man überhaupt in einem, sagen wir mal, wenn jemand angestellt werden will und sich um einen Posten bewirbt, dass der also kommt, dass man mit ihm ein psychologisches Gespräch führt, das in Bereiche hineinreicht, über die der Betreffende sich gar keine Rechenschaft geben kann, oder umgekehrt, dass der dazuhört, der Einstellende, der ein Urteil sich bilden will über diesen Menschen, der sich bewirbt, dass der gar nicht begreift, was der Betreffende ihm sagt. Denn natürlich spielt in jedem unserer Gespräche von irgendwelcher größeren Bedeutung, spielen natürlich unbewusste Motive mit eine Rolle, mit herein. Also man müsste sagen, eine solche Beurteilung, die sich auf der Interpretation von rasch gewonnenem Material orientiert, weil sie ja sonst an sich nichts orientieren kann, vielleicht noch an einem Lebenslauf, der mit gleicher Zeit eingereicht ist, eine solche Information ist für intuitive, begabte Leute manchmal durchaus zu haben. Jeder von uns würde sagen, wir machen etwas Ähnliches, wenn ein Patient zu uns kommt. Wir wissen auch nicht viel von ihm und müssen uns doch ein Bild von ihm machen. Und das wird dem einen oder dem anderen besser gelingen. Die wirkliche, ich würde mal sagen, die wirklich gefährliche Seite daran ist eben, dass psychologisches Wissen nicht schützbar ist, nicht geschützt ist. Es ist gegen Missbrauch nicht geschützt und infolgedessen kann der Mensch wiederum auf eine noch neue Weise gequält und erniedrigt und was weiß ich werden. Nun frage ich mich, ob das nicht auch an den Psychologen selber liegt. Und ich frage mich, wieso es eigentlich möglich ist, dass man heutzutage so 6 Jahre lang, 7 Jahre lang im Schnitt sich mit einem Psychologiestudium beschäftigt und eigentlich durch das Studium nie angehalten wird, einmal kritisch sich selbst zu reflektieren. Man beschränkt sich doch immer noch in der Wissensvermittlung, ja, in dem Erlernen von Techniken, ja. Aber mit sich selbst als einem künftigen therapeutisch arbeitenden Psychologen muss man eigentlich nie zu tun haben. Nein. Wissen Sie, da führen wir jetzt, kommen wir auf ein sehr gefährliches Feld. Nicht wegen der Sache gefährlich, sondern wegen der menschlichen Beziehungen gefährlich. Man muss doch der Psychologie, wie sie ist, ebenso wie der Medizin, wie sie ist, vorwerfen, dass sie den Menschen als Objekt, und zwar als ein in der Welt befindliches Objekt behandelt, als ob es keine Emotionen, keine Gefühle, keine Wertbedeutungen und so weiter gäbe. Als ob man das aus ihm abfragen kann. Man kann also eine Krankengeschichte abfragen als Internist, als Doktor, und man kann von dem Probanden irgendetwas abfragen als ein experimentierender Psychologe. Beide Richtungen haben doch vergessen, dass der Mensch sich an eine Sinnorientierung sucht und dass es sehr schwierig ist, eine solche Sinnorientierung zu finden, dass sich die nirgends, ich würde das einschließlich der Kirchen sagen, fertig verpackt mir abholen kann. Sondern ich muss diese Sinnorientierung in meinem Leben mir so gut es geht selber erwerben. Und diese Sinnorientierung ist auf der anderen Seite aber der eigentliche Schutz dagegen, dass ich ausgebeutet werde. Und nun ist es eben wirklich ganz fantastisch, dass sowohl die Mediziner wie die Schulpsychologen den Menschen behandeln als ein Objekt, als ein manipulierbares Objekt, das also mit bestimmte Leistungen besser vollbringen soll, als es bisher gekonnt hat, zum Beispiel, oder dessen Leistungsgrenzen ausgetestet werden soll, also dessen Werbe, die Fähigkeit, Menschen zu beeinflussen durch Werbesprüche und so weiter, dass alles das geschieht zum Zwecke der Verfolgung rationaler Vorhaben. Ich will etwas verkaufen, ich will angestellt werden und so weiter. Dass aber die Seite des Menschen, in der er sich orientieren soll, in der er sich zum Beispiel orientieren soll nach seinen inneren Bedürfnissen, dass die überhaupt niemals von ihm abgefordert wird, das zu erlernen, wie man das tut. Die einzigen, die dagegen einen Widerstand errichtet haben, für den sie Jahrzehnte gebüßt haben, sind die Psychoanalytiker. Sie haben nämlich diesen Unterschied, dass der Patient das Objekt der Untersuchung ist, das Objekt der Untersuchung ist, zweifellos gelten lassen, aber sie haben gesagt, wir wollen doch uns selber besser verstehen können, damit wir die Äußerungen des Patienten, die wir vielleicht oberflächlich übergehen oder missverstehen, damit wir die aus eigener Erfahrung besser einschätzen können. Nicht wahr? Wir müssen also mit anderen Worten in einer langen, jahrelangen Lehranalyse, 3 bis 4 Jahre lang, 4-mal in der Woche, uns dieser Forderung nach psychoanalytischem Selbstverständnis, nach einem erweiterten psychoanalytischen Selbstverständnis voll unterziehen. Wir bauen die Schranke zwischen Arzt und Patient, zwischen Klient und Psychologe ab an dieser Stelle. Wir sind gleichsam beide nun darauf aus, unsere innere Lebenswirklichkeit zu begreifen und nicht zu glauben, dass wir, weil wir Arzt sind, den Patienten von vornherein verstehen oder weil wir Psychologe sind, ihn also auch verstehen beziehungsweise besser verstehen, als er sich selbst versteht. Ich glaube, diese Einreißung, also insbesondere der Arzt, der ja doch ein hohes Grad identifiziert ist in seinem Ideal-Ich mit dem Heiler, nicht wahr? Der wird also es sehr ungern tun, wenn er an das Bett seines Kranken tritt und mit ihm also in aller Ruhe und Gelassenheit erst einmal sich orientiert, damit er anfängt zu verstehen, was dieser Betreffende nicht nur auf der bewussten Ebene, sondern auch auf der unbewussten Ebene eigentlich will, was er für Hilfe braucht und wie man sie ihm geben kann. Die nächsten beiden Anrufe, bitte. Wäre ich dankbar, wenn Herr Professor Mitscherlich die Begriffe Verhaltenstherapie und Funktionstherapie klären würde. Die Psychoanalyse ist doch gerade in unseren Tagen eine oft strapazierte Masche. So erlebte ich gerade vor wenigen Wochen die Anwendung des sogenannten Lüscher-Testes bei Ärzten. Hier werden ja Farben, also die Frage, welche Farbe der einzelne Mensch bevorzugt oder ablehnt, dazu benutzt, eine Persönlichkeitsbeurteilung vorzunehmen, ja sogar nach Krankheiten zu forschen. Professor Lüscher behauptet in seinem Test, seine Versuche an Zehntausenden von Menschen vorgenommen zu haben. Nun meine Frage an Sie, Herr Mitscherlich, wie ernst nehmen Sie die Farbenpsychologie im Rahmen der Persönlichkeitsbeurteilung? Kurz, ist Professor Lüscher mit seinen Thesen ernst zu nehmen? Das dürfen Sie nicht von mir verlangen, dass ich das in aller Ehrlichkeit beantworte. Das geht über den Rahmen dessen hinaus, dass wir uns über mein Buch verständigen wollen, nämlich über meine Versuche, Dingen näher zu kommen. Es gibt so viele Verfahren, dass man natürlich in keineswegs in allen kompetent Bescheid weiß. Also was Funktionstherapie ist, weiß ich zum Beispiel nicht. Ich habe auch nie davon gehört, aber Verhaltenstherapie ist natürlich ein sehr wichtiger Begriff. Verhaltenstherapie ist eine ganz große weltweite wissenschaftliche Entwicklung geworden, die natürlich auch wiederum sehr verschiedene Formen angenommen hat. Wenn die Verhaltenstherapie sagt, dass sie sich gar nicht für die Persönlichkeit dieses Menschen, für seine Vorgeschichte, um seine Affekte kümmert, um sein Unbewusstes kümmert, sondern dass sie sein Verhalten, nur an seinem Verhalten operativ sich verhält, ihn operativ behandelt, dann ist das ein Verfahren, von dem wir sagen müssten, kann dieses Verfahren, das nämlich schneller geht und scheinbar auch billiger ist, oder offenbar billiger ist, da kann dieses Verfahren tatsächlich jene Fragen helfen zu beantworten, die wir im Sinn von tieferreichendem Verständnis, das bis in die unbewussten Verhaltensbereiche des Menschen führt. Mhm. Wenn es tatsächlich das tut, dann muss man also sagen, gut, da muss dieser Betreffende, dem auf diese Weise geholfen werden kann, in eine Verhaltenstherapie gehen. Er wird dort erreichen, dass er Symptome verliert. Er ist nicht geschützt gegen Wiederkehr in vielen Fällen der Symptome, aber gut, das sind ja andere Therapien auch nicht. Es geht also nicht darum zu sagen, die ist besser oder die ist überhaupt die allerbeste, sondern es geht darum, sich darüber zu verständigen, welche Therapie für welchen Kranken. Professor Mitscherlich, trotz Ihrer begreiflichen Distanz zur Verhaltenstherapie haben Sie mal in irgendeinem anderen Zusammenhang, in einem anderen Buch, ich weiß nicht in welchem, geschrieben, selbst wenn der Verhaltenstherapie nur symptomatische Heilungen gelingen sollte, sinngemäß, dann ist das angesichts der psychischen Not unserer Zeit immerhin schon begrüßenswert. Das ist, kommen, das würde ich nach wie vor sagen. Ich würde auch sagen, dass die Verhaltenstherapeuten, die erst also sehr verführt waren, ihre Erfolge zu sehr hoch einzuschätzen, dass die bescheidener geworden sind und dass man sich besser zu verstehen anfängt zu lernen. Mhm. Das ist klar, aber ich möchte doch noch hinzufügen, dass etwas mir unheimlich ist an dieser Verhaltenstherapie, nämlich dieses Verzichten auf die Entstehungsgeschichte einer Krankheit beziehungsweise auf das Verfolgen eines in sich brüchigen oder konstanten Lebensweges. Mhm. Dass ich das wissen muss, um einem Patienten tieferreichend zu helfen. Aber vielleicht verlangen viele Menschen, um das nochmal darauf zurückzukommen, verlangen gar nicht, sich selber besser zu verstehen. Sie sind froh, wenn sie also nicht irritiert werden in ihren Wünschen und Bedürfnissen, in ihren Egoismen. Und wenn sie dabei noch geholfen bekommen, ein bisschen besser zu schlafen, weniger Kopfweh zu haben, weniger Ängste zu kriegen, wenn sie auf die Straße müssen oder sonstige phobische Erscheinungen haben, dann mag ihnen doch schon geholfen sein. Wir sind ja auch nicht Heilsbringer, die die Menschen dazu zwingen sollen, etwas zu tun, was wir, von dem wir annehmen. Es ist vermenschlichend für den Menschen, aber jeder lebt auf seinem Leben, auf seinem Niveau. Die beiden nächsten Anrufe, bitte. Raimund Schick aus Baumholder. Bei der Besprechung des Buches Die Leiden des Hippokrates von Dr. Paul Lütt rief ein Arzt im Studio an und sagte wörtlich unter anderem: Wenn Mitscherlich behauptet, die Medizin wolle mit dem Menschen nichts zu tun haben, dann stimmt das nicht. Ich selbst kann das Problem nicht beurteilen, aber der angeblich von Ihnen gesagte Satz hat mich doch etwas stutzig gemacht, denn die Medizin hat doch am und mit dem Menschen ihre höchsten Erfolge erreicht. Und der Satz, die Medizin wolle mit dem Menschen nichts zu tun haben, widerspricht doch wohl den allgemeinen Vorstellungen. Welche Gründe haben Sie, Herr Professor, zu diesem Urteil geführt? Wie ist es denn um die wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der Psychoanalyse bestellt? Ja, ich bin also die Leiden des Hippokrates für eine Besprechung, auch in dieser Reihe übrigens, in dieser Reihe Fragen an den Autor. Ja. Vielleicht ist Ihnen Dr. Lüth bekannt. Ja, freilich. Ja. Ich bin nicht mehr sicher, ich kann mich nicht genau erinnern an diesen Anruf des Arztes, der eben erwähnt wurde. Aber was hat es mit diesem Satz, der angeblich von Ihnen stammt, auf sich? Dass die Medizin es nicht mit den Menschen zu tun haben will. Das hat also folgende Bedeutung. Der Medizin ist es doch gelungen, mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden in sehr viele Krankheitszusammenhänge einzudringen und diese Krankheiten aus dem Zustand für den Menschen Unbeherrschbaren in das Beherrschbare zu überführen. Es ist natürlich nicht der geringste Zweifel, dass die Medizin unerhörte Fortschritte auf dem Gebiet wissenschaftlicher Forschung getan hat. Aber dass sie mit dem Menschen nichts zu tun hat, das kann ich beweisen. Das kann man nämlich daraus beweisen, wenn man in die Sprechstunde von sehr vielen Ärzten geht. Dann spielt sich diese Sprechstunde auf einem Niveau von 3 Minuten oder noch weniger Begegnung ab. Aber das ist noch nicht einmal das Entscheidende, sondern der Arzt hat qua Schulung überhaupt niemals gelernt, den Menschen in seiner vollen psychologischen Wirklichkeit zu sehen. Der Mensch lernt die Bauchspeicheldrüse kennen, der Doktor, wenn er studiert, und der lernt Anatomie und Physiologie aller Art, und er lernt sehr vieles, und es ist sehr vieles notwendig, und manches ist weniger notwendig. Aber er lernt überhaupt nicht, sich als Mensch mit seinem Patienten systematisch, nämlich wirklich wissend, besser wissend, im wahrsten Sinn des Wortes, auseinanderzusetzen. Er ist dann darauf angewiesen, wenn er mit dem Patienten in eine persönliche Berührung kommen will, ist er darauf angewiesen, entweder selbst ein menschenkundlicher zu sein, der keine großen Fehler und dem nicht allzu große Fehler und Irrtümer unterlaufen. Fehler und Irrtümer unterlaufen übrigens auch Psychoanalytikern. Es ist keineswegs so, dass ich die also verherrlichen möchte einseitig. Wenn er auf dieser Ebene, die doch für das Zustandekommen so vieler Krankheiten, eben der psychosomatischen Krankheiten, verantwortlich ist, dass wenn er da etwas erreichen will, er nicht geschult ist dafür. Ich erinnere mich an ein Wort, ich glaube, des Schweizers Josef Rattner, der einmal gesagt hat, so eine psychosomatische Krankheit gleicht einer Bühnenaufführung. Aber wenn die Bühnenbeleuchtung angeht, der Vorhang sich öffnet, sind die ersten beiden Akte des Stückes schon vorüber. Das Problem scheint mir darin zu liegen, dass ein schulmedizinisch ausgebildeter Arzt nur sehr schwer vorbereitet ist auf das Herausfinden, was wohl in diesen ersten beiden Akten sich zugetragen haben mag. Es ist übrigens interessant, wenn man also viele Studentengenerationen erlebt hat, dann hat man immer wieder, als Arzt, dass junge Studenten kommen, die von einem primären Wunsch, den Menschen zu helfen, motiviert waren, geführt waren. Nun, also das ist ein idealer Wunsch und ein Wunsch, der also die Wirklichkeit idealisiert, aber immerhin es ist ein Wunsch, dass sie verständlicherweise diesem Menschen helfen wollen. Wenn sie aber dann im Laufe der Zeit ihr Medizinstudium weiterverfolgt haben, dann ist man immer wieder zu dem erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass sie ihr Interesse am Menschen während des Studiums der Medizin verloren haben. Dass sie, um in der Konkurrenz mit den tausenden anderen Ärzten bestehen zu können, natürlich sich alles dieses Wissen, was da verlangt wird, aneignen müssen, dass ihnen dann weder Zeit noch Muße bleibt, eine andere Medizin, nämlich eine psychologisch orientierte Medizin, die ja die naturwissenschaftliche in keiner Weise aufhebt, sondern ergänzt, dass sie die also nicht mehr wirklich verfolgen konnten. Vielleicht steckt auch so eine Art Selbstschutz des Arztes, Mediziners dahinter, der es natürlich ein wenig leichter hat, sich etwa mit Krankheitssymptomen des Enddarms zu beschäftigen, als mit den psychischen Erscheinungen, die vielleicht diese Krankheitssymptome am Enddarm verursacht haben. Oder gar, wenn man noch annehmen, dass die Ärzte auch nicht gerade sehr besonders psychologisch privilegierte Menschen sind, werden wir also feststellen, dass der Selbstschutz des Arztes oft dringend notwendig ist. Denn in manchen Patienten begegnet dem Arzt ja vielleicht viel von den Krisen, die er selbst, der Arzt, nicht bewältigt hat und in sich mit sich trägt. Ja. Und er wird dann also mehr oder weniger passende oder unpassende Ratschläge geben, weil er nämlich zum Beispiel blinde Flecken für sich selbst hat. Dann bin ich in großer Verlegenheit, was die zweite Frage unseres Hörers angeht, die nach den wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen der Psychoanalyse. Das würde wahrscheinlich ein mehrstündiges Gespräch erfordern. Oder? Ja, das würde ein mehrstündiges Gespräch erfordern, und es ist so viel gedacht worden darüber, dass ich nur eines dazu sagen will. Wenn man die wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen so bemisst wie die Naturwissenschaft, die nämlich an Objekten, an belebten oder unbelebten Objekten arbeitende Naturwissenschaft, dann wird man der Psychoanalyse nicht gerecht. Man muss, um die Psychoanalyse, der Psychoanalyse gerecht zu werden, zulassen, dass es Wissensformen gibt, die man auch wissenschaftlich untersuchen kann, die nicht identisch sind mit der Wissenschaftlichkeit eines naturwissenschaftlichen Forschungsvorganges. Ich kann also mit anderen Worten zum Beispiel das Schicksal eines Menschen nicht repetieren. Ich kann ein Experiment wiederholen, unendlich oft, wenn ich will. Aber ich kann eine Lebenssituation eines Menschen nicht wiederholen. Ich muss also mich an Unwiederholbarem orientieren und soll nicht verloren gehen. Das ist eine der neuen großen Schwierigkeiten in der Psychoanalyse ja gewesen, dass man eine neue wissenschaftstheoretische Orientierung selbst entwickeln muss. Wir sind weit entfernt davon, am Ende dieser theoretischen Bewältigung zu sein. Das mag genügen, wenn ich das sage, dass es unsere Aufgabe ist, Bereiche menschlicher Wirklichkeit zu untersuchen, die man angemessen mit den herkömmlichen naturwissenschaftlichen positivistischen Methoden nicht in den Griff bekommen kann. Und ich füge hinzu, Aufschlussreiches zu dieser Frage und zu vielen anderen Fragen im Zusammenhang mit der Psychoanalyse finden sich eben in dem zu besprechenden Buch Der Kampf um die Erinnerung von Alexander Mitscherlich, erschienen im Piper Verlag. Und nun die beiden nächsten Anrufe, bitte. Also zu Anfang des Buches wurde gesprochen von der menschlichen Freiheit. Was heißt menschliche Freiheit? Wir sollten teilhaben an dem Weltgeschehen. Sagen Sie mir bitte, wie und wo. Was heißt Anpassung? Deutsche Art zu leben. Wer nimmt schon Rücksicht auf den Nachbar? Jeder kennt doch nur sich und sein Wohlergehen. Selbst auf Kosten anderer. Was hält Herr Professor Mitscherlich vom Betriebspsychologen? Darf ich den Betriebspsychologen vorziehen? Gerne. Denn hat auch mit Anpassung was zu tun. Hat nämlich genau mit Anpassung zu tun. Und da kann man gleich sehen, was da dahinter ist. Wenn der Betriebspsychologe ein Mensch ist, der verstanden hat, dass wir uns mit großer Mühe von Krise zu Krise schleppen. Ich übertreibe und karikiere. Aber in Wirklichkeit ist es doch so. Wir sind kleine Kinder und wir wachsen auf. Wir müssen uns in immer neuen Milieus zurechtfinden. Wir müssen Ungerechtigkeiten schlucken lernen. Wir sollten also nicht zu sehr uns auf die egoistische Weise des Lebens, der Lebensbewältigung schlagen und zahlloses andere. Wenn der Betriebspsychologe ein Mensch ist, der alles das in Rechnung setzt und dann sagt, dieser Mann, der da klagt, der mir also mit Klagen kommt, der versteht in der Tat, dass das Milieu meines Betriebes krankmachend ist. Dass ich hier also Dinge ändern muss, um das, wie man heute sagt, die Arbeit zu humanisieren. Mhm. Und zwar in einem tieferen Verständnis zu humanisieren. Eben nicht nur, dass man mehr bezahlt bekommt, sondern dass man besser verstanden wird. Denn es ist wirklich wichtiger, in einer solchen hocharmierten Gesellschaft wie der unseren, industriell ausgerüsteten Gesellschaft wie der unseren, ist es wirklich nicht mehr eine Frage von Hungern oder Nicht-Hungern, die hier gestellt wird, sondern eine Frage, die Humanität, sondern eine Frage von wechselseitigem Verständnis oder wechselseitigem Missverständnis, hassvoller und destruktiver Begegnung. Also wenn der Betriebspsychologe auch bereit ist, durch das Leiden von Kranken in seinem Betrieb hindurch auf krankmachende Züge in seinem Betrieb aufmerksam zu werden, dann ist der Betriebspsychologe natürlich ein überaus hilfreicher Mann. Mhm. Wenn er nur dazu da ist, festzustellen, dass der Herr Meier ein Faulpelz ist entweder oder dass er ein Querulant ist und dass er also mit anderen Worten ein Hemmschuh in dem Betrieb ist, obgleich er, der Psychologe, das nicht wirklich untersucht hat, dann ist er natürlich ein Anpassungshelfer. Nicht wahr? Dann soll er an die Bedingungen, also zum Beispiel an, um das Schlagwort der Ausbeutung zu verwenden, an ausbeuterische Bedingungen geknüpfte Arbeit, an die soll er anpassen. Professor Mitscherlich, nun zielt die Frage der Hörerin nach der Freiheit und Anpassung war bei ihr auch gefragt, ja, doch darauf, was man auch häufig der Analyse wie überhaupt vielen psychotherapeutischen Verfahren vorwirft. Ihr seid im Grunde die Reparateure, die also einen, der aus irgendwelchen Motiven herauszufallen droht, aus dem Funktionieren der gesellschaftlichen, ja, Norm, nun wieder so schön einpasst, damit das alles wieder reibungslos funktioniert. Seid ihr im Grunde etwas anders als Betriebspsychologen, die einfach dafür zu sorgen haben, dass die Produktivität weiter gesteigert wird und dass alles schön funktioniert? Ein Vorwurf, den Sie wahrscheinlich auch sehr häufig gehört haben. Ja, natürlich, und auf den ich auch eigentlich nicht sehr gut antworten kann. Denn es ist Folgendes, es ist unbestritten, dass die Menschen von ihrem Egoismus beherrscht werden. Dass viele Menschen ihren Egoismus nicht beherrschen, sich beherrschen können, sondern dass sie unbeherrscht sind. Sei es dass in Bezug auf Egoismus, sei es, dass wir nicht gefragt werden und wirklich nicht informiert werden über das Weltgeschehen, sodass wir tatsächlich mitreden könnten und nicht nur das Weltgeschehen an uns vorübergezogen wird. Nicht mehr wie ein Thespiskarren, mhm, wie ein Theaterkarren. Das ist vor alles richtig. Aber es enthebt uns doch nicht der Aufgabe, diese Dinge alle zu sehen, in ihrer Herkunft zu verstehen und Methoden zu ersinnen, um zum Beispiel menschlichen Egoismus nicht so wachsen zu lassen, dass er das Individuum beherrscht und das Individuum ihn nicht mehr kontrollieren kann. Das könnte man möglicherweise durch eine wirklich intensivierte Unterrichtung der Menschen auf 1000 Wegen sich kontrollierter zu benehmen und das zwar nicht als, wie soll ich sagen, schwere Aufgabe, sondern weil es erleichternd ist. Es ist doch erleichternd, nicht von meinem Mitmenschen erwarten zu wollen oder erwarten zu müssen, dass er mich ausbeutet, dass er mich aufs Kreuz legt, dass er mich belügt, sondern dass ich von meinem Mitmenschen erwarten kann, dass er mit mir gemeinsam irgendwelche Aufgaben erledigt. Natürlich erwartet man von einem Fachmann wie Alexander Mitscherlich irgendwo eine Äußerung über das eigentliche Ziel des psychoanalytischen Prozesses. Und wenn jemand Ihr Buch daraufhin durchliest, durchschaut, durchblättert, stößt er auf folgenden Satz. Ziel ist die Rückgewinnung der inneren Balance, die Aufhebung der Selbstentfremdung und, wenn das erreicht ist, auch die Herstellung der Liebes- und Leidensfähigkeit. Das scheint mir also eine mögliche Zieldefinition des gewiss mühsamen Prozesses zu sein, der hier unter Psychoanalyse zu verstehen ist. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, das klingt alles furchtbar, ja, so idealistisch und heilsbringerisch, aber ich meine es aber ganz nüchtern. Mhm. Ich meine es also völlig nüchtern, was Sie da vorgelesen haben. Im Bewusstsein, dass die Verhältnisse in der Welt außerordentlich viel brutaler, ignorantischer, dümmer, und zwar dumm im Sinne von dumm bleiben wollen, weil dumm bleiben also bestimmte Vorteile hat. Alles das, dass die Welt so ist, dass das uns aber nicht enthebt, da sie auch andere Aspekte hat, nämlich die von mir hier genannten, sich auf diese zu konzentrieren und auf einen langsamen Evolutionsprozess, also auf einen Entwicklungsprozess unseres Ich, unseres Reflektieren-Könnens, unseres uns selbst begegnen Könnens, dass das also verbessert und vertieft wird in einem lang durch die Generation hin sich ziehenden Entwicklungsprozess. Auch ein Reifeprozess. Ein Reifeprozess. Mhm. Natürlich kann jeder kommen und kann sagen, bis das eines Tages sich Wirklichkeit wird, dabei sind in dieser Zeit sind schon längst die alles zerstörenden Bomben gefallen. Mhm. Nun gut, das können wir dann auch nicht ändern, aber wir haben wenigstens unser Bestes getan, mit uns selber erfreulicher zu Rand zu kommen, als wir es jetzt vielleicht häufig können. Wir haben noch Zeit für einen letzten Anruf. Die erste Frage, was hält Herr Professor Metzscherlich von Gruppenarbeit? Die zweite Frage, wie lange dauert eine Psychoanalyse? Wie hoch sind die Kosten? Ein weiterer wichtiger Vorwurf, dem oder oft gemacht wird, Psychoanalyse sei ein langwieriger Prozess und damit auch ein sehr teurer, ein aufwendiger Prozess, muss man mit solchen Kanonenkugeln auf relativ geringfügige Störungen schießen. Nun, also es ist geschossen worden, wollen wir uns die Kugeln auffangen? Ja. Ich würde sagen, die Psychoanalyse ist gemeinhin ein langer Prozess. Sagen wir, um einen mittelschweren Krankheitsfall zu behandeln, doch ein Prozess, der 2 bis 3 Jahre dauert. In wechselnder Dichte der Behandlungen, aber immerhin, es sind etliche 100 Stunden notwendig, um etwas zu erreichen. Das ist gar nicht, das ist gar nicht verwunderlich, denn alle Reifungsprozesse beanspruchen Zeit. Das ist ja doch einer der wesentlichsten Dinge der Reifung, dass sie also nicht schnell sich vollzieht, sondern ein Balancement ist, das sich also fortwährend ausprobiert, nicht wahr? Mhm. Und die Kosten sind auch nicht mehr so ein Schrecken, seit die Krankenkassen verpflichtet sind, psychoanalytische Behandlung, wenn sie indiziert ist, wenn sie am Platze ist, zu bezahlen. Dennoch aber zielt die Frage ja wohl auch darauf, welche Anstrengungen macht nun die Psychoanalyse, machen die Analytiker, speziell auch in Ihrem von Ihnen geleiteten Sigmund Freud Institut in Frankfurt, um eben auch abgekürzte Verfahren, etwa im Sinne des Engländers Barlind und ähnlicher Bemühungen zu erreichen, um den Prozess, wenn ich das so brutal sagen darf, ökonomischer zu machen. Ja, wir haben sogar ein Buch veröffentlicht, in dem wir von der 3-Minuten-Therapie gesprochen haben, im Rahmen der Psychoanalyse. Das heißt, wenn jemand 3 Minuten wirklich psychoanalytisch das unbewusste Prozesse zu entdecken in der Lage ist, dann muss er das tun, nicht? Weil dann muss man ihn lehren, das zu tun. Und wir haben das mit praktischen Ärzten durch viele Jahre hindurch, mit Balin zusammen, experimentiert und haben also gesehen, dass der Arzt in der Praxis, wenn er psychische Zusammenhänge wirklich verstehen gelernt hat, in der Lage ist, auch in sehr kurzer Zeit für begrenzte Aufgaben etwas zu erreichen. Und es wird bei uns natürlich mit sogenannter Fokaltherapie, dass man aus einem Bündel von Symptomen, nämlich 1 oder 2 Krankheitszeichen herausnimmt und sich therapeutisch auf sie konzentriert, gearbeitet mit solcher Fokaltherapie. Es wird mit Gruppentherapie gearbeitet. Über Gruppentherapie können wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr reden, aber sie ist sinnvoll, wo man von ihr nichts Übertriebenes verlangt. Und auch darin haben wir psychoanalytisch sehr viel investiert und haben uns sehr darum gekümmert, zu entdecken und zu verstehen, was man erreichen kann und was man nicht mit ihr erreichen kann. Nun haben wir den Namen Sigmund Freuds kaum erwähnt und haben doch eigentlich pausenlos von Sigmund Freud gesprochen. Ja. Denn all das, was hier auch an modernen, weiterentwickelten Anwendungsmöglichkeiten nicht geschildert, aber nur angedeutet wurde, wäre ja gar nicht möglich ohne die tatsächlich bahnbrechenden Entdeckungen, die Sigmund Freud machen konnte. Genaueres darüber, für fortgeschrittene Anfänger, wie es im Untertitel heißt, in dem Buch Der Kampf um die Erinnerung von Alexander Mitscherlich, erschienen im Piper Verlag. Ihnen, Professor Mitscherlich, herzlichen Dank für die Teilnahme an unserem Gespräch und Ihnen, meine Damen und Herren, Dank fürs Zuhören.